Hallo, meine lieben Freunde. Und jetzt möchte ich über etwas reden, nämlich über die Umwandlung. Die Umwandlung ist etwas, was so schnell geschieht und auch oft auch sehr subtil geschieht, ohne dass wir bewusst sind, was geschehen ist in unserem Herzen. Aber es ist so eine gefährliche Sache, eine höchst gefährliche Sache. Und darum müssen wir wachsam sein und aufpassen, dass es bei uns nicht geschieht. Wenn ich von der Umwandlung spreche, dann spreche ich von Folgendem. Wir wandeln die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit um in unserem eigenen Herzen. Und das geschieht so oft und auf eine Art und Weise, dass wir gar nicht merken, was wir getan haben. Nur warum ist das so gefährlich? Es ist insofern sehr gefährlich, in dem Augenblick, wo ich eine Lüge zur Wahrheit gemacht habe in meinem Herzen, wird mein Herz diese Wahrheit verteidigen, weil für mich ist es ja die Wahrheit, obwohl es eine Lüge ist. Und dann untermauern wir das mit was weiß ich, welchen Aussagen, mit Bibelstellen, dann nehmen wir so viele Dinge heraus, die nehmen wir jetzt her und mit diesen Dingen bestätigen wir noch, dass wir ja wahrhaftig die Wahrheit glauben. Obwohl wir nicht die Wahrheit glauben, sondern wir haben die Lüge zur Wahrheit umgewandelt und das glauben wir jetzt. Also glauben wir die Lüge, obwohl wir denken, wir glauben die Wahrheit. Siehst du, wie gefährlich das ist? Wenn Gott die Wahrheit ist, weil sein Sohn Jesus Christus die Wahrheit ist und der Sohn und der Vater eins sind, dann heißt das, jedes Wort, das aus seinem Munde herauskommt, auch die Wahrheit ist. Denk mal bitte an diese Aussage. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ist die absolute Wahrheit. Da gibt es keine Diskussion. Was ist jetzt, wenn Gott irgendetwas sagt und irgendjemand anders in dieser Welt, egal wer, sagt etwas, was dem widerspricht oder gegenteilig ist? In diesem Augenblick müssen wir eine Entscheidung treffen. Was akzeptieren wir als Wahrheit? Wenn wir nicht diese radikale Entscheidung treffen, weißt du, was geschehen wird? Wir machen diese Umwandlung. Wir wandeln jetzt die Lüge zur Wahrheit um. Weil wir glauben, dass die Lüge die Wahrheit ist, weil da gibt es ja so viele Beweise dafür. Ich habe aufgeschrieben, du hast Krebs. Was will ich damit sagen? Nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt zu dir, du hast Krebs. Das geschah mit mir vor vielen Jahren, als ich in den Vereinigten Staaten lebte. Da hat der Arzt zu mir gesagt, Herr Hirtler, Sie haben Leukämie. So sieht's aus. Der hat mir die Papiere auf den Tisch gelegt. Der hat mir gezeigt, die Untersuchungen, die weißen Blutkörperchen. Der hat mir gezeigt, Herr Hirtler, das ist ein Zeichen, dass Sie Leukämie haben. In diesem Augenblick musste ich eine einfache Entscheidung treffen. Wenn die Bibel sagt, in seinen Wunden sind wir bereits geheilt. Der Arzt sagt, du hast Krebs. Dann kann beides nicht die Wahrheit sein. Kann nicht die Wahrheit sein. Eines dieser zwei ist die Wahrheit und die andere ist nicht die Wahrheit, ist die Lüge. Was tun wir in der Regel? Wir sagen, ja, ich weiß, in seinen Wunden bin ich geheilt, aber der Arzt hat gesagt, ich habe Krebs. Siehst du? Und so schleicht sich das langsam in unser Herz hinein. So ganz leicht kommt das hinein, dass wir der Lüge anfangen zu glauben und verstehen gar nicht, dass in dem Augenblick wir anfangen, der Lüge zu glauben, geschieht etwas höchst Gefährliches, nämlich es geschieht die Umwandlung. Es geschieht die Umwandlung der Lüge in die Wahrheit. Und wenn wir uns nicht lernen, zu positionieren, mit Vehemenz, mit Entschlossenheit und mit Sicherheit, dass das Einzige, was die Wahrheit ist, ist das, was Gott gesagt hat, das, was aus seinem Munde herauskommt, das, was er deklariert hat, das ist die einzige Wahrheit. Und alles andere ist nicht die Wahrheit. Nur wenn wir uns so positionieren, werden wir ständig unser Herz schützen davon, dass diese Umwandlung nicht stattfinden kann. Und wisst ihr, und das Problem an dieser Sache ist, dass in dem Augenblick, wo wir eine Umwandlung gemacht haben, in diesem Augenblick haben wir ja nicht nur eine Umwandlung gemacht, sondern wir haben jetzt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, die halten wir fest, da finden wir auch Beweise dafür. Da gibt es hier eine Bibelstelle, da gibt es hier eine Erfahrung, da gibt es hier ein Lebnis. Und weißt du, und dann müssen wir uns einfach entscheiden, es kann nicht zwei widersprüchliche Aussagen, beide können nicht die Wahrheit sein. Das geht es einfach nicht. Entweder bin ich geheilt oder ich bin nicht geheilt. Ich kann nicht geheilt sein und Krebs haben. Das kann ich nicht. Aber Reinhard, verleugnest du die Umstände? Nein, ich halte nur die Wahrheit fest. Ich halte die Wahrheit fest. Ich habe eine Bekannte in Amerika, die hat sich bekehrt durch mich, indem ich dort eines Tages in Seattle gepredigt habe. Und diese Bekannte bei einer Untersuchung wurde festgestellt, sie hat einen Tumor. Und der Tumor muss dringendst operiert werden. Diese Bekannte ging nach Hause und sie sagte zum Arzt, bevor sie nach Hause ging, ich werde mit Jesus darüber reden. Und Jesus hatte zu ihr gesagt, du hast keinen Krebs, du bist geheilt. Und sie ging zurück zum Arzt, sie war so richtig keck, und hat gesagt, ich habe keinen Krebs, ich bin geheilt. Die machten noch eine Untersuchung und die zeigten ihr, hier, da ist das Krebsgeschwür. Und sie gesagt, das ist die Lüge. Nein, das ist die Lüge. Jesus hat zu mir gesagt, ich habe keinen Krebs, also habe ich keinen Krebs. Absurd, ha? Huh? Und weißt du, was sie getan hat? Ich hätte das nicht getan, aber sie hat Folgendes getan. Sie hat gesagt, ihr könnt mich aufschneiden. Ich lasse euch eine Operation an mir machen, damit ihr mich aufschneidet und dann seht, dass da kein Krebs drinnen ist. Der eine Arzt war relativ sauer auf sie, weil der mochte Sachen mit Gott gar nicht. Auf jeden Fall, sie machten die Operation und fanden nichts. Fanden nichts zum Operieren. Aber was tun wir oft? Wir sagen oft, wir haben ja Beweise. Wir haben ja Beweise. Reinhard, verleugne doch die Wahrheit nicht. Da gibt es ja Beweise. Jetzt möchte ich dich etwas fragen. Was ist der größere Beweis? Der ärztliche Befund oder was Gott sagt? Der menschliche Beweis beugt sich erst dann, wenn du die Wahrheit festhältst in deinem Herzen. Nur dann beugt es sich. Was wollen wir? Wir sagen, wir haben Beweise. Also ist es die Wahrheit. Der Befund lügt ja nicht. Mein lieber Freund, wenn Gott sagt, du bist geheilt, der Arzt sagt, du bist nicht geheilt, wer von diesen beiden hat die Wahrheit gesagt? Ich sage ja nicht, dass der Arzt intentional lügt. Das sage ich gar nicht. Ich sage nur, dass wenn die Worte des Arztes andere Worte sind als die Wahrheit der Bibel, was Gott gesagt hat, dann können beide nicht mehr die Wahrheit sein. Und es gibt auch hier nichts zu relativieren. Es gibt ja auch nichts schöner zu machen. Du musst dich entscheiden. Wandelst du die Lüge zur Wahrheit um? Naja, ich weiß schon, ich bin geheilt in seinem Mund, aber der Arzt hat doch auch diese Beweise mir auf den Tisch gelegt. Du musst dich ganz einfach entscheiden. Es kann nicht die Worte, du bist geheilt und die Worte, du bist krank, beide können nicht die Wahrheit sein. Können nicht sein. Und was tun wir? Wir haben so gelernt, unser Leben zu leben, uns an die Lügen zu gewöhnen und die Lügen sogar im Herzen umzuwandeln zur Wahrheit, dass wir dann uns gar nicht wundern dürfen, dass wir gar nicht im wirklichen biblischen Glauben leben können. Ich bin dein Versorger, ich kümmere mich besser um dich, als ich irgendjemand auf dieser Welt kümmern kann. Und der Chef sagt, sie sind gekündigt. Sie sind gekündigt. Und dann gehen wir eine Arbeitsstelle suchen und überall gehen die Türen zu. Und überall hören wir nur, kein Job, kein Job, kein Job. Und was tun wir? Plötzlich machen wir die Lüge, den Mangel, zur Wahrheit. Wenn mein Gott alle meine Mängel ausfüllt, gemäß seiner Herrlichkeit, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit, Philipper 4, Vers 19. Ja, was denkst du, wie der Reichtum seiner Herrlichkeit im Himmel aussieht? Mickrig? Gerade genug, dass du es überlebst. Aber siehst du, was tun wir? Ja, aber Rainer, du verstehst mich ja nicht. Ich habe den Job verloren. Ich habe alles getan, um Arbeit zu suchen und ich finde nirgends eine Arbeit. Das ist doch die Wahrheit. Okay. In dem Augenblick, wo du das als die Wahrheit annimmst, kann es nicht mehr die Wahrheit sein, dass Gott dein Versorger ist und dich in allen Umständen ständig immer versorgt, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Beides kann nicht die Wahrheit sein. Mangel und Versorgung kann nicht die Wahrheit sein. Entweder ist eins die Wahrheit und die andere die Lüge oder das andere die Lüge und das eine die Wahrheit. Und was tun wir? Wir machen diese Umwandlung von früh bis nacht. So viele Christen. Gott sagt, du bist eine neue Schöpfung, funkelnagelneu bist du gemacht. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und was tun wir? Wir schauen uns an und wir sehen, wie wir noch in alten Gewohnheiten haben. Und dann machen wir diese Lügen zur Wahrheit. Ja, ich weiß eh, was in der Bibel steht, aber weißt du, ich kämpfe halt noch. Du musst auch verstehen, meine Vergangenheit und die Eltern und Ablehnung, du musst auch ein bisschen verstehen. Hören wir doch endlich auf, die Lügen in Wahrheiten umzuwandeln. Sie werden ja ohnehin nicht zur Wahrheit, aber in unserem Herzen werden sie zur Wahrheit. Die Lüge wird ja nicht zur Wahrheit, aber die Lüge wird in meinem Herzen zur Wahrheit. Und wenn wir wollen, dass wir alles erleben, was das vollbrachte Werk des Kreuzes für uns auch bezahlt hat, wenn wir wollen, dass wir alles erleben, was Gott für uns bereits getan hat, dann müssen wir Folgendes tun. Wir müssen aufhören, irgendeine Lüge in unserem Herzen als Wahrheit anzuerkennen. Und wenn du die Bibel durchschaust, wer wir sind in Christus und was wir haben in Christus, dann wirst du sehen, wie außergewöhnlich, herrlich und gewaltig unser Leben doch in Christus ist. Und wie erleben wir das? Wir leben das, wenn wir aufhören, diese Umwandlung zu machen. Setz dich mal hin mit einem Blatt Papier und einem Stift und sag mal, geliebter Heiliger Geist, ich mache Herzensinventur. Geliebter Heiliger Geist, zeig mir bitte mal, wo ich Lügen zur Wahrheit in meinem eigenen Herzen gemacht habe. Wer ich in Christus bin, was ich in Christus habe. Geh mal mit dem Heiligen Geist dein Herz durch, schau mal die Bibel durch und schau mal, wie viele Lügen du in deinem eigenen Herzen umgewandelt hast und dann erlebst du sie auch. Weißt du, am Ende deines Tages erlebst du das, was du in deinem Herzen glaubst. Und wenn du in deinem Herzen die Lüge als Wahrheit glaubst, erlebst du daraus. Und dann hast du so viele Beweise, auf die du dich festhältst. Warum? Siehst, ich habe es bewusst. Siehst, der Reinhold will nur die Umstände verleugnen. Siehst, in Wirklichkeit ist es ja so. Natürlich, nur die Beweise, die hast du dir selbst gegeben durch deinen falschen Herzensglauben. Durch deinen falschen Herzensglauben hast du dein Herz weit aufgemacht für die Lüge, die du heute aber als Wahrheit akzeptiert hast, weil du selbst diese Umwandlung gemacht hast, indem du dich entschieden hast, der Lüge zu glauben. Und in dem Augenblick, wo du die Lüge glaubst, glaubst du der Wahrheit nicht mehr. Denn beide sind ja konträr. Mögen wir eine Generation sein, die aufsteht und die sagt, Heiliger Geist, ich werde nicht mehr Lüge in Wahrheit umwandeln. Nicht mehr. Ich werde keine Lüge in meinem Herzen als Wahrheit anerkennen. Ich werde die Lügen enttarnen, ich werde die Lügen aus meinem Leben werfen und ich werde die Wahrheit fest in meinem Herzen etablieren. Wenn wir so leben, dann leben wir die Herrlichkeit Gottes hier bereits auf dieser Erde. Wenn wir so leben, dann erleben wir den Sieg Gottes in unserem täglichen Leben. Meine Freunde, wir haben noch einiges und wir machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss und bis bald. Mir gesagt haben, Gott hat mir gesagt, das zu tun, Gott hat mir gesagt, das zu tun, Gott hat mir gesagt, das zu tun, aber ich kann es nicht, weil mir die Mittel fehlen. Für mich ist es, als ob ich sagen würde, okay Gott, ich weiß, du hast gesagt, ich soll es tun, aber naja, du lügst. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen an uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es,